looking at it hard on you. But it's the lies in your eyes that make me wanna cry. It's just sometimes I get so lonesome. Zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Guten Morgen, die Legende kehrt zurück. Wer hätte gedacht, dass wir nach 26 Jahren legendär noch einmal einen Tag Radio 100 senden? Hier ist das Morgengrauen. Das haben wir 26 Jahre lang nicht mehr gehört, das Morgengrauen auf Radio 100. Für einen einzigen Tag kehren wir zurück, heute zu Gast auf der Frequenz 88,4. Vielen Dank an den Ohrfunk, die uns netterweise ihren Sendeplatz heute überlassen haben. 26 Jahre ist es her, dass Radio 100 aufhörte zu senden. 30 Jahre ist es her, dass wir anfingen. Und dieses 30-jährige Jubiläum feiern wir heute mit einem prallen und schon jetzt als legendär zu bezeichnenden Tag. Wir senden jetzt erstmal so wie früher ein Morgengrauen, dann das Großstadtfieber. Und genauso wie früher ist Manuela Kai am Mikrofon live für alle, die tatsächlich zuhören und mir nicht glauben, dass ich Samstag früh um 7 Uhr eine Minute und 50 20 Sekunden hier sitze. Ich sitze hier und nicht alleine, mir gegenüber mein früherer Lieblingstechniker, und der ist auch heute wieder, der AB. Unser erster Studiogast ist auch schon da und wir hören jetzt noch ein bisschen Musik zum Wachwerden. Das Morgengrauen auf Radio 100, einmalig zurück anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums, und ihr merkt schon, wir sind nicht mehr auf 103,4, das ist 26 Jahre her. Wir sind zu Gast auf der 88,4 und ich hoffe, wir haben um Punkt 7 sind wir auf Sendung gegangen. Es gab da so ein paar Unklarheiten, wie das schon immer bei Radio 100 war. Wir stecken voller Überraschung, und falls um Punkt 7 noch nicht der richtige Sender drin war, hier ist also einmalig Radio 100. Heute die Legende kehrt zurück mit dem Morgengrauen am Mikrofon Manuela Kai, und mein erster Studiogast ist auch eine Legende, eine Radio 100 Legende, Michael Moon, der Frühaufsteher. Guten Morgen, Michael. Schönen guten Morgen, Manuela. Wir haben uns auch 26 Jahre, glaube ich, nicht gesehen. Aber gleich wiedererkannt heute. Sofort wiedererkannt. Ja, du hast bei Radio 100 unglaublich viele Sachen gemacht, hast aber angefangen, wenn ich mich richtig erinnere, bei uns in der Eldoradio-Redaktion, hast dich mal beworben mit einem ganz süßen, ich glaube sogar handgeschriebenen Brief, als Kaffeekocher damals. Wie kam es dazu? Ganz genau. Es gab mal eine Abmoderation in einer Sendung bei Eldoradio, da hieß es, Moderation hatte der und der, Redaktion der und der, und an der Kaffeemaschine haben wir noch einen unbezahlten Job zu vergeben. Und das habe ich gehört im Radio und dann habe ich mich richtig beworben, ganz förmlich, auf diesen unbezahlten Job an der Kaffeemaschine. Wahnsinn. Das hat auch den Tatsachen entsprochen, nur die Kaffeemaschinen in dem Sender waren so katastrophal wie der Kaffee auch. Wir mussten immer diesen alternativen Sandino-Dröhnung damals trinken, diesen Nicaragua. Heute würde man sagen Öko-Fairtrade. Damals, der war einfach nur so, dass du sofort schon vom Geruch Sodbrennen bekommen hast. Folglich war an der Kaffeemaschine nicht so viel Karriere zu machen. Du hast dann irgendwann praktisch alle Jobs in dem Sender gemacht. Was war deine nächste Station nach der Kaffeemaschine? Nach der Kaffeemaschine hatte ich dann eine Rubrik, das war die Wochenshow oder sowas ähnliches im Eldoradio. Und dann hab ich mich sehr für die Technik interessiert, habe mich da so ein bisschen reingefuchst, habe ein paar Werbespots produziert und dann kamen öfter mal Leute nicht zu ihren Sendungen und ich musste dann immer irgendwelche Platten auflegen und irgendwann hatte ich die Nase voll davon und habe gesagt, Mensch, ich habe keinen Bock hier immer einzuspringen, jetzt will ich meine eigene Sendung. Und da war ich, glaube ich, der Erste auf Radio 100, der die Pet Shop Boys gespielt hat. Sowas lief da nämlich normalerweise das nicht. Das stimmt, ja. Es war so mehr Independent, ne? Naja, nicht nur, aber wir haben schon, ich weiß noch, ein Hörer rief mal an und sagte, das Geilste an eurem Sender ist, dass ihr nie Phil Collins spielt. Gott sei Dank. Aber die Pet Shop Boys hast du uns beschert, aber noch viel mehr, ne? Ja, das war die leichte Kost, die Sendung, die ich hatte, mit mehr oder weniger Popsongs. Was war denn noch? Hilf mir auf die Sprünge, ich weiß es gar nicht mehr. Gut, dann zum Schluss. Du hast mit dem Mario Neumann die Zoff-Sendung gemacht. Genau, das war die Nachmittagsjugendsendung, Zoff. Mhm. Und dann hast du auch selber Musikproduktionen gemacht und die legendäre hier, an der du beteiligt warst, die hast du uns mitgebracht. Vor uns, wir sind ja im Radio, ihr könnt es nicht sehen, vor uns liegt eine Single für die Jüngeren von euch. Es sieht aus wie eine überfahrene CD, also ein bisschen größer als eine CD und in schwarz und das Material heißt Vinyl, in der Mitte ist ein Loch. Sowas tat man früher auf einen Plattenspieler, wir hatten auch noch im Studio Plattenspieler sogar, da musste man immer schön die Platten einkriegen. Q nannte sich das. Da musste man mit viel Feingefühl den Beginn eines Songs mit Hilfe der Nadel irgendwie eindrehen. Das konnten unsere Techniker ziemlich gut, die Moderatoren so semi-gut, je nachdem, wer gerade Sendung hatte. Michael, du hast eine Single, da steht drauf, Radio 100, The Occupation Kubat Mix. Genau. Was ist der Kubat Mix? Der Kubat Mix. Damals gab es dieses Kubat-Dreieck oder auch Linné-Dreieck direkt an der Mauer, an der Berliner Mauer, und das wurde besetzt, dieses Dreieck, mehr oder weniger besetzt, weil es gehörte ja weder eigentlich zu Ost- noch zu West-Berlin. Das war das Spezielle, es war so eine Art Niemandsland, genau. An das niemand gedacht hatte, direkt an der Mauer, wo heute Potsdamer Platz die Hochhäuser stehen. Ne? Genau. Und wir hatten damals bei Radio 100 öfter mal abends so eine Diskussionssendung, wo auch Politiker eingeladen waren. Und dann gab es eben einen Abend, wo auch dann die Besetzer eingeladen waren. Und dann gab es so Zwiegespräche. Und aus diesen kleinen Tönen ist dann halt diese Single entstanden, dieser Kubat-Mix. Ja, mit einigen Elementen aus den 80ern noch hinzugefügt. Und ja, war sehr schön. Tausender Auflage damals. Nein, was ist die Single heute wert mit tausender Auflage? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber interessant ist halt, dass wir diesen Mix gemacht haben mit einer Bandmaschine. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also heute macht man das ja alles am Computer und es funktioniert auch viel besser. Deswegen sind auch hier manchmal die Schnitte nicht so toll. Ja, wir hören uns das mal an, wie toll die Schnitte sind. AB, fahr mal den Kubat-Mix ab, bitte. Ich bin ein Mülleimer. Wir haben heute um 19:30 Uhr, um 8 Uhr das Dreieck gesetzt. Wir wollen hier Hütten bauen und hier wohnen bleiben. Gerade weil es ein total schönes, natürliches Gebiet ist, das seit 40 Jahren nicht berührt wurde. Also weder Straße noch Häuser noch sonst was. Die Fahnen wehen auf den Bäumen, die Transparente hängt und die Menschen sind da. Die Fahnen wehen auf den Bäumen, die Transparente hängt und die Menschen sind da. Das lasse ich mir nicht bieten. Vielen Dank, was soll's. Die Westberliner Polizei hat damit begonnen, um das besetzte Lenné-Dreieck einen Zaun zu ziehen. Und dann muss man auch akzeptieren, dass die dann vielleicht auch ein bisschen rüde darauf reagieren. Aber auch lieben, lachen und streiten, dem Scheißsystem ein Ende bereiten. Yeah! Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Mach die fertig. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Das tut mir in der Seele weh. Weh. Weh. Dreht nicht das Wort im Munde um. Munde mit Aufsitzchen. Mit Wasserwerfern und Tränengas ging die Polizei gegen die Besetzer des Lenné-Dreiecks vor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung gegen am Lenné-Dreieck eingesetzte Polizeibeamte. Yeah! Yeah! Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Kannst du Geld fressen, du Mülleimer, du! Yeah! Der Kubert Mix, beeindruckend, eine Produktion von Michael Moon, der hier neben mir sitzt. Zusammen mit Harald Asel. Harald Asel, genau. Der war gestern Abend auch hier bei unserem Art Klassentreffen hier anlässlich 30 Jahre Radio 100 und wir hörten eben auch seine unvergleichliche Stimme, der Harald Asel. Vielleicht ist er auch schon wach und hört uns zu. Michael, du hast das damals produziert, diese Single. Mhm. Was ist dann passiert? Wie ist das ein Hit geworden? Nö. Der lief, glaube ich, nur bei uns im Programm. Oder? Ja, der lief, nachdem wir den produziert hatten und der noch nicht auf Single erschienen ist, kann ich mich erinnern, hat damals auch zum Beispiel der SF Beat vom SFB, die haben sich einfach da was mitgeschnitten bei uns im Programm und haben den gespielt und dann mussten wir sogar eine Unterlassungserklärung gegenüber dem SFB machen, damit unseren schönen Radio 100 Mix nicht spielen dürfen. Erst als er dann rauskam auf Single, dann war es dann, durften es alle spielen. Es hat aber leider nichts genützt. Nein, irgendwann wurde das auch das Cooper-Dreieck, also eigentlich ist es ja Lenné-Dreieck, wie du schon sagtest, nach diesem Gartenbauarchitekten benannt. Und Kubert war irgendein politischer Aktivist oder so, nachdem das benannt wurde. Und das wurde dann geräumt, da war so eine Art Zeltstadt, ne, wurde geräumt. Und dann haben wir noch, hat ein ähnlich trauriges Schicksal wie Radio 100 erlitten, dieses Dreieck, könnte man sagen, wurde einfach weggefegt. Frühe Gentrifizierung, wenn man so will. Und dann fiel die Mauer und dann hätte man da sowieso nicht mehr zelten können. Heute auf dem Potsdamer Platz zu zelten wäre komisch. Michael, was ist aus dir geworden? Ja, ich bin, ich habe lange Zeit, 10 Jahre lang ein Schülerprojekt gehabt, also mit Radio-Workshops an Berliner und Brandenburger Schulen, wo ich halt so Schülerradios an Schulen aufgebaut habe, die ihr eigenes Programm in den Pausen dann machen quasi. Und jetzt bin ich bei Radio 1 und mache dort technische Airchecks mit den Moderatoren. Du bist also dem Radio treu geblieben. Die ganze Zeit, ja. Der Einstieg war Radio 100, beste Plattform, die es gab damals. Ja. Und unser Techniker AB hat gerade erzählt, es ist auch dir zu verdanken, dass er Techniker bei uns geworden ist, weil du ihn eingestellt hast, höre ich. Ja, Daumen hoch, habe ich nur gesagt. Ich habe mich beworben damals und Michael hat mich dann eingeladen zum Bewerbungstraining oder einfach Sendung machen und dann ist mir halt aufgefallen, dass da ein Mikrofon plöppt und dann hat er, nachdem ich das gerichtet habe, erklärt habe, wie und warum, hat er gemeint, ich nehme und von seit diesem Tag bin ich anerkannter Reglerschubser. Ja, Michael, da haben wir dir viel zu verdanken. AB, die Mikrofone haben immer geploppt, aber niemand wusste, wie man es abstellt. Und dann kam AB, der ja heute die Technik fährt. Ich danke dir, Michael Moon. Ich hoffe, du bleibst dem Radio noch weiter erhalten. Mm. Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Vergessen macht breit, es geht voran. Space entfallen auf Inseln, vergessen macht breit, es geht voran. Berge explodieren, Schuld hat der Präsident, es geht voran. Es geht voran. Solche Musik spielten wir damals bei Radio 100. Hier ist das Morgengrauen einmalig und legendär nochmal zu Gast heute anlässlich 30 Jahre Radio 100. Und wir sind zu Gast auf der 88,4, die ein bisschen schwächelt in manchen Stadtteilen, haben wir gehört. Falls ihr ganz sicher gehen wollt, könnt ihr es auch im Livestream auf www.radio100.de hören. Ansonsten senden wir gerade tatsächlich ganz live und über Antenne. Wir senden live aus dem Columbia-Theater am Columbia-Damm. Ihr könnt übrigens gerne mit Kaffee, Espresso und anderen Gaben hier vorbeikommen. Wir senden nämlich aus dem gläsernen Studio heute den ganzen Tag vom Columbia-Theater. Und was wir dachten, dass wir auch mal mit ein paar Hörern von früher telefonieren. Nicht viele sind wach um diese Uhrzeit, auch ich bin nicht wirklich freiwillig hier. Aber egal, einer, der wach ist und der freiwillig am Telefon ist, ist der Klaus Dieter im Wedding. Guten Morgen, Klaus Dieter. Ja, einen recht schönen Morgen. Ja. Du bist im Wedding und du hast uns früher schon gehört. Radio 100 Hörer warst du schon in den 80ern. Und zwar vom Anfang der Kolossalra bis zum bitteren Ende, ja. Was hast du denn damals gemacht? Der Anfang vor 30 Jahren, März 87, was hast du da gemacht in Berlin? Na, ich war noch so in der Hauskrankenpflege tätig, bisschen politisch engagiert, so in verschiedenen Gruppen halt. Ja, und Radio 100, das war natürlich der Sender, der den freien Radios sehr, sehr nahe kam. Und ja, das war eigentlich auch mein Send, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jede Zeit, die ich hatte, Radio an, wenn ich zu Hause war und mal wieder gehört, was die Welt am Draht war, ja eine Sendung. Mhm. Oder auch die Dissonanz, Mr. Blowfish. Also das waren so meine Sendungen, die ich immer so gerne gehört habe. Ne? Was fandst du denn das Beste an Radio 100? Jetzt ist es, also das, was ich auch noch positiv eben einfach fand, viele, viele Gruppen. Also es war für mich auch so ein linkes Radio, was immer mal jetzt auch links ist. Mhm. Und all das, was in diesem Spektrum an Diskussionen waren, an Anregungen war, das hat dieses Radio gerade in der Anfangszeit sehr, sehr stark reflektiert. Ne? Und das ist natürlich das, was heute fehlt. Es fehlt total, ja, weil Radio ist nach wie vor eigentlich ein sehr wichtiges Medium. Mhm. Aber leider sind diese Positionen, die damals im Radio 100 präsentiert worden, heute wirklich nur noch so vielleicht mal am Rande in so speziellen Sendungen mal zu hören, ne? So im öffentlichen Rundfunk. Ja. Ja. Und darum vermisse ich das sehr, habe ich das sehr vermisst. Also du würdest es heute auch noch hören? Gerne, mhm. Ja. Hast du heute noch den ganzen Tag Gelegenheit hier auf 88.4, senden wir einen einzigen Tag nochmal Radio 100. Ich hoffe, da kommen auch ein paar Glücksgefühle bei dir auf. Was ist aus dir denn geworden, 30 Jahre später? Was machst du heute, Klaus-Dieter? Ja, was ich heute mache, ich bin inzwischen Rentner, beschäftige mich mit viel Lesen, mache meine eigene Musik, habe aber auch noch etliche Projekte so am Laufen, also zum Beispiel, was ich auch mache, das ist so eine Führung durch ein Wedding zu Fuß, 3 Stunden mit Touristen oder denen es interessiert halt und zeige denen den Wedding von allen möglichen Seiten, erzählt viel Geschichte von Barrikaden, Kämpfen von besetzten Häusern und aber auch eben von der Multikulti-Geschichte auch viel. Ja, das ist, was ich immer sehr, sehr gerne mache. Und naja, bastel mir meine eigene Musik auf meinen Instrumenten noch zusammen, mache viele Besuche und natürlich nach wie vor trifft man sich mit alten Campen halt und dann wird wieder nächtelang diskutiert über Anarchismus und sonst was alles. Ja. Das klingt gut. Klaus-Dieter, unser Frühaufsteher, Radio 100-Hörer. Ich danke dir recht herzlich. Bleib stark, bleib politisch und wenn du Lust hast, komm später gerne hier vom Wedding nach Kreuzberg vorbei. Wir feiern ja heute den ganzen Tag 30 Jahre Radio 100. Wir haben heute Abend ab 20 Uhr auch eine große Geburtstagsparty. Vielleicht möchtest du mitfeiern. Klaus-Dieter, alles Gute. Schönen Gruß in Wedding. Ja, und euch viel, viel, viel, viel Spaß und Glück und ja, ich hoffe, dass das Radio 100 vielleicht dann doch wieder auf Sendung gehen könnte, auch in Zukunft. Ne? Na mal gucken, wir üben heute erstmal hier den ganzen Tag und dann sehen wir mal weiter. Alles Gute, Klaus-Dieter, tschüss. Ja, euch auch, tschüss, tschüss. Silent, there was nothing, no one, nothing around for mine. I dashed a friendly venture with a hard-faced three-word gesture. I started something, forced you to a zone. And parted. Typical me, typical me, typical me. I started something, and now I'm not too sure. I grabbed you by the gilded beams. That's what tradition means. I dashed another venture with a gesture that was absolutely vile. I started something, forced you to a zone, and you were clearly never meant to go. Hairbrushed and parted. Typical me, typical me, typical me. I started something, and now I'm not too sure. Grabbed you by gilded beams. That's what tradition means. Now 18 months hard labor seems fair enough. I started something and I forced you to a zone, and you were clearly never meant to go. Hairbrushed and parted. Typical me, typical me, typical me. Started something, and now I'm not too sure. I started something. Legende kehrt zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Radio 100. Das Morgengrauen, Das Morgengrauen, natürlich nicht mehr auf 103,4. Das war vor 30 beziehungsweise bis vor 26 Jahren. Heute sind wir auf 88,4 und feiern einmalig 30 Jahre Radio 100. Jetzt mit dem Morgengrauen ganz wie früher. Und ganz wie früher um diese wirklich sagenhafte Uhrzeit 7.29 Uhr. Manuela Kai am Mikrofon, etwas verwirrt, dass man so früh überhaupt schon sprechen kann. Aber wir tun es. Und wir haben einen Studiogast. Wir haben ja viel in die Vergangenheit geblickt in der letzten halben Stunde. Jetzt kommen wir mal in der Jetztzeit an. Und wir haben einen Wissenschaftler im Studio, und zwar den Franz Ossing. Sie organisieren den March for Science in Berlin. Was ist das? Der March of Science ist entstanden zunächst mal in den USA als Reaktion auf die von Trump ausgesprochene Einreisebeschränkung und die Beschränkung der Wissenschaften dort insgesamt. Ist dann aber rübergeschwappt auch nach Europa, und mittlerweile gibt es eben, der aktuelle Stand sind 323 Wissenschaftsmärsche auf der gesamten Welt, auf allen Kontinenten außer Antarktika, aber arbeiten wir auch dran. Jetzt sind ja Wissenschaftler nicht dafür bekannt, dass sie lärmend durch die Straßen ziehen und auf die Barrikaden gehen und mit Mitteln, die eigentlich eher anderen Leuten zugeschrieben werden, jetzt für irgendwas demonstrieren. Was treibt die Wissenschaftler denn auf die Straße? Ja, erstens mal glaube ich nicht, dass Wissenschaftler in diesem berühmten Elfenbeinturm überhaupt hier gesessen haben. Das ist vielleicht eine Forschung aus dem vorvorigen Jahrhundert noch. Wissenschaften waren immer mitten in der Gesellschaft, und wir haben auch in Deutschland durchaus das Problem, dass es Wissenschaftsfeindlichkeit gibt oder auch nicht Wissen über Wissenschaft. Und das ist jetzt die Gelegenheit, einfach mal zu verdeutlichen, dass Wissenschaften eben das gesamte Altersleben eigentlich bestimmen. Interessant ist ja diese Verbindung mit der Politik, und jetzt gerade, Sie sagten es schon, es kommt aus den USA. Seit Trump Präsident ist, passieren fürchterliche Dinge dort. Was genau ist jetzt der Antrieb der Wissenschaft, sich da nochmal Gehör zu verschaffen? Wie wird es eingeschränkt in den USA, und wie wird es hier nach Europa jetzt transportiert? Die Einschränkungen in den USA, also vielleicht mal vorab, das, was wir vorhaben, ist nicht anti-Trump. Das wäre uns ein bisschen zu dünn, sondern ja. Es geht darum, zu verdeutlichen, wie ich das vorhin schon mal sagte, dass Wissenschaft eigentlich unser gesamtes Leben dominiert. Und in den USA konkret war das so, dass es die ersten Beschränkungen gab durch Trump. Da durften die Direktoren des National Health Institutes, die durften sich nicht mehr gegenüber der Presse äußern, oder dass die Klimaforscher ihre Daten auf kanadische Server transferieren, damit sie dem Zugriff der Regierung entzogen werden und nicht eventuell einfach gelöscht werden. Das sind Sachen, die sicherlich besorgniserregend sind. Das haben wir Gott sei Dank hier in Deutschland und Europa so nicht, aber die Wissenschaftsfeindlichkeit ist hier auch. Was genau wird hier passieren? Es passiert am 22. April, das ist der Earth Day. Warum an diesem Tag und was wird passieren? Ja, Earth Day ist insofern ganz gut als Symbol, weil, wie der Name sagt, es ist auch eine Veranstaltung, die über den gesamten Globus verteilt ist. Und sich da auf diesen Termin zu setzen, ist, denke ich, eine ganz vernünftige Idee. Was genau passieren wird in Berlin, da sind wir im Moment noch in der, wie soll man sagen, Findungsphase. Mhm. Ja. Wir müssen uns noch mit den Behörden näher beschäftigen. Wo wir genau langlaufen, ist noch nicht ganz klar. Wir werden uns gegen 13 Uhr etwa an der Humboldt-Universität treffen, ab 14 Uhr. Das ist derzeit die Planung, muss ich immer noch mal sagen. Gegen 14 Uhr werden wir losmarschieren und 16, 17 Uhr am Brandenburger Tor enden. Okay, und gibt es eine konkrete Forderung oder ein Motto hier für die Berliner March for Science? Die konkrete Forderung wäre eher die, dass die Leute mit uns laufen sollen. Wofür sollen die denn laufen? Wenn ich jetzt mitmachen will, ich meine, Wissenschaft, okay, kann man sagen, finde ich eine gute Sache, aber was ist jetzt mein politischer Antrieb, da mit zu demonstrieren? Es gibt auch in Deutschland Klimaskeptiker. Es gibt auch in Deutschland Leute, die denken, dass Impfen Teufelzeug ist. Es gibt auch in Deutschland Leute, die die Evolution leugnen und der Meinung sind, dass man mit Kreationismus die Welt viel besser erklären kann. Ist vielleicht nicht mehr so ganz präsent, aber es gab ja auch eine hessische Wissenschaftsministerin, die den Kreationismus, also die Leugnung der Evolution, in der Schule verankern wollte. Und die Strömungen sind da nicht weg. Ich meine, man muss sich nur anschauen, was es an Verschwörungstheorien gibt und Ähnlichem. Und ich denke, dagegen mal das richtige Wissen zu setzen, das ist eine Forderung, die können wir eigentlich alle vertreten. Dieser March for Science also setzt sich weltweit dafür ein, wenn ich das mal zusammenfassen darf, dass man nicht auf Fanatiker hört oder auf Leute, die glauben, irgendein Gott hat irgendwann auf den Knopf gedrückt und das Universum und die Erde erschaffen, sondern es gibt tatsächliche Fakten, tatsächliche belegbare Fakten, nicht nur über die Entstehung des Planeten oder des Sonnensystems, sondern auch über, was weiß ich, Krankheiten oder eben den Klimawandel, das Wetter und so weiter. Sie selber sind Meteorologe. Ja. Welche Rolle spielen aber die Medien dabei? Weil ich habe gelesen, Ihnen geht es auch um unabhängige Medien, die auch mit der Wissenschaft zusammenarbeiten und eben entsprechend, es ist ja in aller Munde, diese berühmten alternativen Fakten. Welche Rolle spielen Medien für Sie dabei? Wie kann die Wissenschaft mit den Medien zusammenarbeiten, um die echten Fakten zu transportieren, auch für Menschen, die eben keine Wissenschaftler sind? Die Medien können uns eventuell dabei helfen, die Wissenschaft in die Köpfe zu bringen. Es ist ja einfach so, wir in Deutschland haben keine Rohstoffe. Wir haben, das ist immer der Spruch, der dann kommt, wir haben nur die Köpfe zu bieten. Real steckt aber dahinter, dass wir mit 1% der Weltbevölkerung die viertstärkste Wirtschaftsnation sind. Und das beruht auf Ausbildung auf der einen Seite, zum anderen aber auch Forschung, Wissenschaft und daraus entwickelnder Technologie. Und das ist unsere Lebensgrundlage. Und dafür würde ich allemal auf die Straße gehen. Das finde ich auch. Herzlichen Dank, Herr Ossing. Am 22. April, also der March for Science, auch in Berlin. Und ich hoffe, dass viele Leute, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und andere sich Ihnen anschließen. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Vielen Dank. Das hoffen wir auch. Herzlichen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 30. Dankeschön. We'll be right back. Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Wir sind noch beim Morgengrauen einmalig hier auf Radio 100. 30-jähriges Jubiläum feiern wir. Die Legende kehrt zurück, zu Gast auf 88,4. Wer damals Radio 100 gehört hat, erinnert sich vielleicht an eine der schrägsten und abgefahrensten Sendungen, die wir hatten, nämlich die Kochshow mit Nico. Und ihr glaubt es nicht, aber Nico ist in Berlin. Er wohnt wieder in Amsterdam und er kocht für uns heute hier live im Columbia-Theater und wir kennen heute viele Fernsehkochshows, aber tatsächlich hat die multimediale Kochshow hat Radio 100 erfunden und zwar im Radio. Es macht natürlich viel mehr Spaß im Radio zu kochen, weil man genau hinhören muss und der Nico war ein Meister darin, live im Radio zu kochen. Er klappert hier im Hintergrund, wir sitzen ja hier er winkt mir gerade zu, hallo Nico, wir sitzen ja hier im gläsernen Studio im Columbia-Theater, ihr könnt auch alle vorbeikommen und gerne dem Nico beim Kochen und mir hier beim Sendung machen zugucken. Es ist hier offene Tür. Wir sitzen, wie gesagt, im Columbia-Theater am Columbia-Damm, gleich am U-Bahnhof Platz der Luftbrücke. Also wer schon wach ist oder noch wach ist, wenn ihr gerade aus dem Club kommt, kommt vorbei. Nico kocht Frühstück hier. Es wird er auch gleich noch live erklären. Ihr könnt schon mal in die Küche gehen, diejenigen, die schon laufen können um diese Uhrzeit, 7.40 Uhr am Samstag. Ich sag's gern nochmal, es ist eine Live-Sendung. Auch ich bin live und halte mich hier mit Kaffee und dann gleich auch mit einem von Nico gekochten Frühstück über Wasser. Und wie die Nikos Kochshow im Radio früher klang, das hören wir uns jetzt mal an. So, wir sind jetzt in der Zimmerstraße angelangt. Das Essen steht jetzt schon auf dem Tisch. Wir haben da die Lauchsuppe, einen schwarzen Tee, ein bisschen Brot, Karotten, Eier und Birnen. Ich bin also jetzt bei Karl der Einsiedler. Er hat sich eingesiedelt in der Zimmerstraße und das schon seit einiger Zeit. Du hast dich aber vorher auch schon mal irgendwo anders angesiedelt, aber auch hier in der Ecke, nicht? Das war voriges Jahr. Voriges Jahr bin ich also entgegengesetzt vom Checkpoint auf der Wiese vom Springer bin ich gewesen. Wohlbehütet unter dem Tisch der Bildzeitung. Ja. Wer hat schon die Ehre, also 5 Monate unter dem Tisch, also unter einem Tisch der Bildzeitung zu leben. Ja, das ist ganz selten. Aber hast du da auch zu essen bekommen dann bei der Bildzeitung oder? So spendabel ist das Springerhaus auch wieder nicht. Aber du lebst hier auf jeden Fall an der Mauer. Das hat auch einen richtigen Grund, weshalb du hier wohnst. Vielleicht viele Berliner haben schon mal Spaziergang gemacht, entweder letztes Jahr, entweder dieses Jahr und haben schon was von deiner Anwesenheit hier auch bemerkt. Naja, also die Autos standen hier. Mhm. Also voll, also schmutzig, vollgefüllt bis unter Dach mit alten, deppigen Cola-Dosen. Und ich brauchte, es wird kalt, und ich brauchte irgendwo wohnen. Mhm. Also bot sich das von selbst an. Der Reiz der Sache, quer durchs Auto verläuft die Grenze. Also ungefähr quer. Also übers Dach, also sie stehen entlang der Mauer. Also geht die Hälfte davon ist Westdeutsch, ja. Und die Hälfte davon ist Ostdeutsch. Und sozusagen in einem schon vorweggenommen, ich lebe in einem Deutschland, weil es lässt sich nicht feststellen, also mal liege ich auf der Ostseite, mal liege ich auf der Westseite. Und das passiert dann während dem Schlaf, während du irgendwie wendest im Auto. Wahrscheinlich je nach dem Träumen, ich weiß es ja selber nicht genau, wo ich jetzt. Und das, also dieser Gedanke eben in zwei Deutschlands auf einmal leben zu können, ja, der überwiegt alle Unangenehmheiten, die eben, was weiß ich, die Kälte des Autos bringen. Ich habe inzwischen einen Ofen, kann feuern, also Feuerstelle. Die ganzen Autofahrer, die ich bis jetzt gefragt habe, also wer vorbeigehen, wenn stehen geblieben ist, und alle, die ich gefragt habe, fahr dir Auto, ja, wir haben ein Auto. Habt ihr einen offenen Kamin im Auto? Nein. Also keiner, den ich bis jetzt gefragt habe als Autobesitzer, hatte einen offenen Kamin. Ich habe wohl keine Räder am Wagen, aber ich bin Autobesitzer und habe einen offenen Kamin im Auto. Mhm. Was will man mehr? Ja, das stimmt. Wir wollen aber unterdessen auch mal vielleicht die Lauchsuppe und der Tee schon mal nehmen. Sonst war das die Suppe geil. Ja, es kühlt langsam ziemlich ab. Und, ach, du hast am Schöpfen mit. Oder? Oh, das habe ich aber vergessen. Erstmal umrühren. Dass man nicht bemogelt werden, dass einer das Dicke bekommt und einer das Dünne. Mhm, genau. Aber es ist also halt, wie gesagt, alles ein richtiges Bio-Essen, weil die Supermärkte heute alle zu waren. Also zu mit Leuten, meine ich. Da war gar kein Einlass mehr. Ich wollte selbst einkaufen gehen, das war unmöglich. Ich hätte müssen ein paar Stunden stehen und das wollte ich nicht. So klang das, wenn Nico Tenten für uns gekocht hat im Radio 100 und er macht es jetzt live gleich weiter. Ich kann nur sagen, vergesst den dänischen Koch aus der Muppet Show, vergesst Tim Melzer und wie sie alle heißen. Wir haben es erfunden bei Radio 100, die Radiokochshow, und sie wird hier gleich live stattfinden mit Nico hier live im Columbia Theater, wo wir auch gerade senden, hier zu Gast auf der 88.4 das Morgengrauen mit Nikos Kochshow gleich live. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt als nur gekochte Frühstückseier. Wir werden es gleich sehen. Bleibt also dran und richtet euch schon mal in der Küche zum Mitkochen ein. Runter am Alkohol vorbei, Richtung Kreuzberg, die Fahrt ist frei. Gott wusste doch, ich spring vom Zug. Zwei Kontrolleure ahnen Betrug. Im Affen sahen die Rolltreppe rauf. Verdürken halten die Beamten auf. Oranje Straße, hier lebt der Koran. Da hinten fängt die Mauer an. Marianenplatz rot verschrien. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut. Ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut. Graue Häuser, ein Junkie im Tran. Es riecht nach Oliven und Majoran. Zum Kanal an Ruinen vorbei. Da hinten das Büro der Partei. Auf dem Gehweg Hundekot. Ich trinke Kaffee im Morgenrot. Später dann in die alte Fabrik, die mit dem Ost-West-Überblick. Zweiter Stock fährt der Hinterhof. Neben mir wohnt ein Philosoph. Fenster auf, ich hör Türkenmelodie. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. Wir fühlen uns gut. Ich stehe auf Berlin. Zum 11 auf dem Kurfürstendamm. Läuft der Touristenkulturprogramm. Teurer Ramsch am Straßenstand. Ich esse die Pizza aus der Hand. Ein Taxi fährt zu Romihan. Flasche Sekt 150 Mark. Für den Westdeutschen, der sein Geld versäumt. Mal sehen, was im Dschungel läuft. Musik ist heiß, das Neonlicht strahlt. Irgendjemand hat mein Gin bezahlt. Die Tanzfläche kocht, hier trifft sich das Ziel. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ich fühle mich gut. Ich stehe auf Berlin. Die Legende kehrt zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Ah. 7:53 an einem Samstagmorgen, kaum zu fassen. Wir sind wach und ihr seid auch wach und diverse Freunde und Freundinnen von mir sind auch wach und hören tatsächlich Radio auf der 88,4, wo Radio 100 mit dem Morgengrauen heute einmalig anlässlich unseres 30-jährigen Geburtstags zu Gast ist. Und wer nicht in Berlin ist oder wem die Antenne von 88,4 ein bisschen schwächelt, kann uns auch live streamen über unsere Webseite Radio 100 in einem Wort, also Radio und dann die Zahl 100.de hören. Da ist es, glaube ich, etwas besser. Wir werden auch international gehört, habe ich schon mitbekommen. Und auf Twitter gibt es auch jede Menge Action. Es gibt ja auch Fotos aus unserem lustigen Studio hier im Columbia-Theater am Columbia-Damm. Was uns noch fehlt, sind Hörer, die mit Kaffee und Croissants vorbeikommen. Um diese Uhrzeit seid ihr doch sicher schon gerade auf dem Heimweg von irgendeiner Party und könnt ihr noch rasch reinschneiden hier am Columbia-Damm ins Columbia-Theater. Wir senden nämlich aus dem gläsernen Studio. Ihr könnt hier gute Laune verbreiten, wenn ihr vorbeikommt und ein bisschen Kaffee oder was anderes vorbeibringen. Könnt zugucken, wie wir senden. Und ihr könnt dem Nico Tenten zugucken, der gleich live hier Frühstück für uns kochen wird. Also die Eier sind schon angepiekst und was er sonst noch so kochen wird, wird er uns gleich erzählen. Und in schöner alter Tradition wollen AB und ich, AB, unser genialer Techniker, mit dem ich früher schon immer das Morgengrauen super schlecht gelaunt und verkatert, also ganz anders als heute Morgen. Mit AB habe ich früher immer schon gerne die Morgensendung gemacht. Ich war ja einer der

Radio 100. Das Morgengrauen. Das Morgengrauen. Das Morgengrauen auf Radio 100, nicht auf 103,4, sondern auf 88,4, einmalig als Geburtstag. Und ich habe ja versprochen, wie früher eigentlich total schlechte Laune hier am Morgen zu verbreiten. Es fällt mir ein bisschen schwer, weil die Stimmung hier so dermaßen gut ist in unserem gläsernen Studio im Columbia Theater. Und die erste Hörerin kam gerade vorbei mit Fettcroissants und einem lecker Kaffee, den ich hier gerade trinke, die Eva. Vielen Dank dafür, das war toll. Und es wird schwieriger, weil jetzt kommen hier auch schon die Kollegen, die gleich bei der Großstadtfieber-Sendung mitmachen und winken durch die Scheibe. Also ich weiß nicht, wie lange ich das mit der schlechten Laune noch durchhalte. Dann spielen wir einfach Musik, ehe ich zu fröhlich werde. Oh, I'm gonna jump in a crate. See you later. Radio 100, das Morgengrauen, heute einmalig zur Feier des 30-jährigen Radio 100 Jubiläums. Und Radio 100 hat ja die Kochshow an sich erfunden. Und der Erfinder der Radio-Kochshow, Nico aus Holland, ist extra angereist und steht jetzt neben mir. Guten Morgen, Nico. Guten Morgen. Zwar aus Hamburg angereist, aber immerhin. Also ich bin in Deutschland treu geblieben. Ah, du wohnst jetzt in Hamburg, nicht mehr in Holland? Ja, ich wohne in Hamburg. Okay, und wie kamst du darauf, im Radio zu kochen eigentlich? Ich habe in Holland einen Piratensender gemacht mit mehreren anderen, eigentlich vergleichbar mit Radio 100 Gruppen. Und da habe ich kulturelles Programm gemacht und irgendwann habe ich eine 24-Stunden-Sendung gemacht. Und da war es so, da konnte man mit einem Radio in der Hand durch die ganze Stadt gehen, Bühnen besuchen, Theater besuchen. Überall waren Vorstellungen, war Musik. Es gab Ausstellungen in leerstehende Wohnungen und leerstehenden Geschäften und so weiter. Und meine Kollegen, also die hatten ein bisschen Angst, dass die Polizei eingreifen würde und unsere Sender platt machen sozusagen, obwohl ich Erlaubnis hatte vom Senat, in Herzogenbusch war das damals. Und da war das Problem ja 24 Stunden senden, immer im Studio sein, essen muss man auch. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn da? Und dann habe ich mir ein Herd reingepackt und ich habe mit einem Markthändler verabredet, dass er dafür sorgt, dass die Zutaten, die man braucht für das Essen, dass die Leute da bei ihm vorbeikommen können. Und die gab es dann da. Da konnte man abends mit mir zusammen am Radio kochen. Es war am 30. April, das ist früher immer Königinnenstag gewesen, da durften alle Niederländer draußen etwas verkaufen. Also Marktleute oder knifflige Leute, die ein bisschen geschäftlichen Sinn hatten, die haben auch ganz normal einen Markt gemacht. Und so konnte ich das organisieren. Und am 1. Mai war der nächste Tag, es war der 30. April, auf den 1. Mai. Und dann habe ich einen Hammer und einen Sichel, gemacht. Und das war alles orangenfarben, das sah sehr schön aus. Und wie kamst du dann zu Radio 100 mit deiner Kochshow? Das ist daraus, ich habe immer gerne gekocht. Ich war auch Schiffskoch eine Weile lang in meiner Karriere und ich hatte einfach ganz viel Lust darauf. Und zudem kann man mit Kochen das normale Leben, den Alltag, übersetzen und bildlich machen. Was ich jetzt hier mache, ist auch bildlich, es ist eine Improvisation. Ich mache jetzt eine Ursuppe mit verlorenen Eiern und das bezieht sich auf das Radio, wie wir früher ein bisschen so gearbeitet haben. Wenn man dann so guckt aus der ganzen Gesellschaft, alle Gruppen, alle Interessensgruppen, die es gab, die ihre Berechtigung hatten, Minderheiten und so weiter und so weiter. Wir haben ja alle zusammen uns zusammengefunden. Das war ein bisschen schwierig teilweise. Und also ich war jemand, der war mehr mit Hans-Peter Kuhn für die verloren gegangenen Töne zuständig und die seltenen Töne mit den Audionauten. Und ich habe mir gedacht, es muss doch irgendwie möglich sein, zusammen mit Künstlern über ihre Arbeit zu reden und das dann in Essen zu übersetzen. Und so ist das dann entstanden. Ein sehr abgefahrenes Konzept und das hast du jetzt für heute einmalig noch wiederbelebt. Wir stehen hier tatsächlich im Columbia Theater vor einer Kochplatte, beziehungsweise vor zwei Kochplatten und hier ist ein Topf, ich gucke hier mal rein, mit so einem grünen Zeug drin. Das ist die Ursuppe, was genau ist das? Ursuppe, das ist ein original deutsches Rezept aus 1843 von einem Koch damals Lehmann. Und das ist noch vor der, man könnte sagen, vor der Revolution damals, also vor Mauerbau. Also das spiegelt sich irgendwie, die Geschichte, kann man sagen. Also sie wiederholt sich ja so. Also eine vorrevolutionäre Ursuppe. Genau, und er hat das entwickelt, er wusste überhaupt noch nicht, was eine Ursuppe ist, wenn es ums All geht. Und das ist irgendwie schön. Und die verlorenen Eier, das waren eigentlich alle Minderheiten, die kein Sprachrohr hatten und die wurden dann in die Suppe mit aufgenommen. Okay, die Eier kochen die auch schon? Nee, die sind dann noch in ihrer Packung hübsch. Was ist denn in der Ursuppe drin? Was ist denn das grüne Zeug? Ist das Lauch? Das ist unter anderem Lauch, ein bisschen Karotten. Dann, es ist eigentlich so, man sollte eine Suppe machen aus Rinderfleisch und das soll man im Prinzip so auf ganz niedrigen Temperaturen, wenn man es normal macht, ne, sozusagen, soll man es auf ganz niedrige Temperatur, so 24 Stunden machen. Und dann hat man die Basis, das ist die Rinderbrühe. Und dann backt man Schwarzbrot in Butter und das löscht man ab mit der Rinderbrühe. Und dann macht man da ein bisschen Lauch rein, ein bisschen Karotten rein. Und was auch ganz wichtig ist, Ingwer, Salz, Pfeffer. Und das kocht man dann so rund um die 20 Minuten. Also das soll halt eben, das Gemüse soll weich sein und dann ist die Suppe fertig. Währenddessen kocht man Essigwasser. Dann dadurch bekommen die Eier, man pochiert die Eier, die bekommen einen ganz nussigen Geschmack dadurch. Und die kocht man ganz vorsichtig mit einer Kelle, packt man die in dieses Essigwasser rein und 3 Minuten raus und dann in die Suppe rein, zusammen servieren. Wunderbar. Die Eier kommen in die Suppe, das ist ja abgefahren. Aber du sagst 24 Stunden, das ist ja, da braucht man schon mehrere Leute, die dann Küchendienst nacheinander schieben, oder? Wie organisiere ich denn das? Ich habe es jetzt anders organisiert. Also meistens mit 24 Stunden, das ist ja schon professionelle Küche, dann geht man schon ins Restaurant im Prinzip. Und es gibt ja sowas wie Gläschen und da drin, da steht drauf Rinderbrühe und ja, dann macht man das halt eben so. Du trickst also. Sag mal, der dänische Koch aus der Muppet Show, da muss ich immer an dich denken. Ist der von dir inspiriert oder umgekehrt? Eher umgekehrt. Das ist also unser Radiokoch Nico hier an den Herdplatten. Wir schalten gleich nochmal zu dir. Die Ursuppe kocht hier noch vor sich hin. Die verlorenen Eier brauchen noch einen Moment. Nico, vielen Dank erstmal. Wir kommen später nochmal zu dir hier in die Küche, in unserem tollen Kochstudio im Columbia Theater und machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und geben den Eiern noch ein bisschen Zeit. Hier ist das Morgengrauen auf Radio 100, einmalig hier zum 30-jährigen Jubiläum auf 88,4. Und wir wollen immer mal wieder mit uns treu gebliebenen Hörern und Hörerinnen reden. Und ich hoffe, ich habe jetzt die Martina in der Leitung. Martina, wir hatten da ein bisschen technische Probleme. Hörst du uns? Hallo. Hallo Martina, von wo rufst du denn an? Ich rufe an von Kreuzberg aus. Also wir sind ja auch in Kreuzberg, also um die Ecke. Martina, du hast damals 1987 auch schon Radio 100 gehört? Ja, ich habe begeistert Radio 100 gehört, fand den Sender super gut. Und der Sender hat auch über uns einen Bericht gemacht. Also über euch? Wer seid ihr? Musst du kurz erklären, bitte? Ja, ich habe damals im Projekt mitgemacht. Es hieß Kinderbauernhof am Mauerplatz. Es war besetzt. 81 wurde das besetzt. Die Anwohner haben den Platz begrünt, also es war ein Platz, und haben Ställe gebaut und Tiere angeschafft. Und es sollte so für Kinder sein. Es ging auch ganz gut, ist gut von der Nachbarschaft angenommen worden. Und dann wollte der Senat eine Kita bauen, einen Teil des Grundstücks. Und es wurde dann 87, sollte das dann geräumt werden. Es wurde auch geräumt, das Teil des Grundstücks. Und davor, vor der Räumung, hat Radio 100 einen Bericht über kurz vor der Räumung gemacht halt. Und da durften dann Leute anrufen und angerufen haben Kinder, Jugendliche und alleinerziehende Mütter, was so auch typisch war für die Leute, die dieses Projekt benutzt haben. Und auch das fand ich total gut, weil die da mal so eine Möglichkeit hatten, auch was zu sagen. Diese Kinderbauernhöfe, das kann man Leuten, die nicht hier aus der Stadt sind, nicht so erklären. Das war so für so Stadtkids wie mich, dass man mal ein Schwein live sieht und eine Ziege und nicht denkt, so ein Kotelett wächst am Baum, so wie ich das früher dachte, sondern willst du mal kurz erklären, was ist denn das Konzept von so einem Kinderbauernhof eigentlich? Das Konzept war, dass alles begreifbar gemacht werden sollen. Also die sollten die Tiere anfassen. Wir haben einen kleinen Garten gehabt, wo Gemüse gezogen wurde. Von dem Gemüse wurde dann einmal gekocht, auf dem offenen Feuer mit den Kindern zusammen. Also sie sollten so alles, eine Ziege wurde gemolken, aus der Milch wurde Käse gemacht. Es war halt alles im kleinen Rahmen, aber trotzdem, die Kinder konnten es mal sehen. Also es gab auch viele Kinder, die wussten gar nicht, dass das Ei vom Huhn kommt, oder? Ja, so wie ich, ja. Ja. Die Milch, dass Ziegen auch Milch geben. Also eine Kuh, das war noch irgendwie, das wussten sie, aber so eine Ziege. Und das war auch eine tolle Arbeit. Also es hat Spaß gemacht. Es wurde auch gut angenommen von der Bevölkerung. Und dieses Projekt entstand halt, weil damals hier, wir lagen direkt an der Mauer, deswegen heißt es auch am Mauerplatz. Und es gab einfach hier in Kreuzberg auch nichts für die Nachmittagskinder. Also damals hieß es die Lücke-Kinder. Es ging so fett durch die Presse, dass für die nichts da war. Und die haben das halt gut angenommen. Es waren die Kinder, die nach der Schule halt auch keine Betreuung hatten. Es gab ja diese Ganztagsschulen damals noch gar nicht. Und wie gesagt, dieses Projekt wurde dann ausgespielt gegen eine Kita. Also es wurde ja oft so früher gemacht. Wahrscheinlich heute, oder? Und aber letztendlich ist diese Kita, die wurde gebaut mit Wachschutz. Jedes Wochenende war dann irgendwie Randale hier. Es war mal die Baugrube unter Wasser und die Zäune fielen ein. Die Leute kamen halt, die haben sich das nicht gefallen gelassen. Und dann wurde das unter Wachschutz gebaut und dann brannte die ab, kurz vor Fertigstellung. Es war eine Holzkita, eine ganz schöne eigentlich, die brannte ab. Und dann wurden wir defamiert als Brandstifter. Und dann ging es hier los, gegen uns wurde dann gewettert. Naja, letztendlich, Wochen später, stand dann zwei Zeiler in der Zeitung, eine Gasflasche ist da explodiert. Also wir waren da Gott sei Dank nicht schuld. Aber wie gesagt, wenn so viele Kräfte walten, ich glaube, da kann man nicht mit Gewalt was gegen machen. Dann passiert es einfach so. Ja. Martina, 30 Jahre später, was machst du heute? Was wurde aus dir? Ja, ich habe schon noch ein paar Jahre weitergemacht mit dem Projekt, weil es besteht ja immer noch. Also diese Kita ist ja jetzt weg und das Projekt besteht immer noch in einer anderen Form halt. Wo genau ist denn das für die, die nicht mehr wissen, wo die Mauer mal stand? Wo genau in Kreuzberg seid ihr denn? Also das ist Adelbertstraße, Ecke Bethaniendamm. Ja, und ich habe da noch ein paar Jahre gearbeitet, aber jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich was anderes und ja. Aber mir geht's gut. Das ist schön. Und wie geht's dir denn ohne Radio 100? Was machst du denn mit der vielen freien Zeit, jetzt wo du nicht mehr Radio hören kannst? Ich habe mich total gefreut, dass man mal wieder was davon hört. Und da sind mir die ganzen Geschichten von früher eingefallen. Und das war schon irre irgendwie. Finde ich toll. Ja, mir fehlt es schon. Mir hat's, also auf jeden Fall. Wäre auch cool, wenn wieder irgendwas in der Richtung passieren würde. Wir geben uns Mühe, Martina. Danke, dass du zu so früher Uhrzeit mit uns gesprochen hast. Wenn du noch mit uns ein bisschen feiern willst, wir sind im Columbia-Theater den ganzen Tag heute. Heute Abend ab 20 Uhr gibt es eine große Geburtstagsparty und eine Geburtstagssendung. Die kann man auch im Radio hören. Aber ihr könnt auch jederzeit hier live im Columbia-Theater vorbeikommen. Wir senden hier aus dem gläsernen Studio. Erste Hörerinnen mit Kaffee und Croissant sind schon da. Viele Kollegen sind auch schon eingetroffen und jeder kann vorbeikommen, alle können gucken, wie wir Radio machen, können mit uns feiern und wie gesagt, heute ab 20 Uhr die große Geburtstagssause, da könnt ihr auch feiern, es treten dann noch ein paar Bands auf oder ihr bleibt uns am Radio verbunden. Wir senden heute hier live aus dem gläsernen Studio im Columbia Theater bis tief in die Nacht hinein auf 88.4. Ich danke dir nochmal, schöne Grüße um die Ecke nach Kreuzberg zu Martina und heute kannst du noch einen Tag Radio 100 hören, den ganzen Tag. Viel Spaß dabei. Super. Tschüss. Vielen Dank, tschüss. Wall City Rock von PVC, das hatte ich mir extra gewünscht. Von der Mauer hatten wir es ja heute schon öfter, gerade mit Hörerin Martina. Die Mauer steht nicht mehr, Radio 100 gibt's auch nicht mehr, nur so ein bisschen heute den ganzen Tag noch. Einmal, ein ganzer Tag Radio 100. Das war es auch schon fast mit dem Morgengrauen, aber keine Sorge, ich bleibe euch erhalten, weil wir schmeißen jetzt einfach zwei Sendungen zusammen. Das Morgengrauen früher, unsere beliebte, schlecht gelaunte Morgensendung, ging ja immer 3 Stunden. Wir haben die heute einfach mal auf 1,5 Stunden verkürzt. Die Sendung, die danach kam, hieß Großstadtfieber und die klatschen wir jetzt einfach dran. Und da ich die auch moderiert habe, bleibe ich hier einfach sitzen und moderiere weiter vor mich hin, habe aber gleich wunderbar charmante Unterstützung von vielen Kolleginnen von damals, die sich hier gerade noch sortieren und den von einer Hörerin liebevoll mitgebrachten Kaffee schlürfen. Und dann geht's gleich weiter mit dem Großstadtfieber. Ich sage schon mal Tschüss Morgengrauen, aber bitte dranbleiben. Wie gesagt, wir senden den ganzen Tag heute und es bleibt noch relativ früh an diesem Samstag um 8.27 Uhr und wir bleiben auch schlecht gelaunt, soweit mir das möglich ist bei der tollen Stimmung hier im Studio. Ihr könnt vorbeikommen, wir sind im Columbia Theater am Columbia Damm, senden aus dem gläsernen Studio. Man kann uns zugucken, man kann dem Nico, zu dem kommen wir auch gleich noch, beim Kochen Ursuppe mit verlorene Eier zugucken. Das werden wir gleich in ein paar Minuten nochmal überprüfen, wie weit dieses Essen ist. Und dann legen wir gleich los mit dem Großstadtfieber. Deshalb verabschiede ich mich gar nicht groß und sage nur, das Morgengrauen ist jetzt erstmal vorbei. Morgengrauen ist tot, es lebe das Großstadtfieber. Thank you. Tropical birds in a cage.